Radio Neandertal Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Michael Bohm, guten Tag. Das Wetter, einzelne Schauer und Gewitter bis 22 Grad. Das Rathaus in Ingolstadt ist weiter abgeriegelt. Die Lage in Ägypten ist weiter explosiv. In Ingolstadt ist die Geiselnahme noch immer nicht vorbei. Der 24-jährige Geiselnehmer hat im Rathaus noch keine konkreten Forderungen gestellt. Ihm wurden aber Tabletten gebracht, teilte die Polizei mit. Außerdem habe er Essen verlangt. Mittlerweile ist eine der Geiseln wieder frei. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um den dritten Bürgermeister von Ingolstadt, Sepp Misselbeck. Bayerns Innenminister Hermann teilte mit, der Geiselnehmer sei ein 24-jähriger verurteilter Stalker. Er habe einer Mitarbeiterin des Rathauses nachgestellt und Hausverbot in der Stadtverwaltung erhalten. In den vergangenen Wochen sei der Konflikt eskaliert. Medienberichten zufolge hat der bewaffnete Täter noch zwei Geiseln in seiner Gewalt. Darunter soll sich auch das Stalking-Opfer befinden. Laura Tendl, München. In Ägypten sieht es nicht nach einer Entspannung aus. Der Machtkampf zwischen Islamisten und den Sicherheitskräften hat innerhalb weniger Stunden viele Tote gefordert. In einer Grenzstadt zum Gazastreifen töteten Extremisten heute Morgen 25 Polizisten. Gestern kamen mindestens 36 Gefangene ums Leben. Bei einem Gefangenentransport war eine Meuterei ausgebrochen. Wegen der dramatischen Lage kommen die EU-Außenminister übermorgen in Brüssel zu einem Sondertreffen zusammen. Es wird darüber nachgedacht, den wirtschaftlichen Druck auf Ägypten zu erhöhen. Für Bundesgesundheitsminister Bahr ist heute klar, einen neuen Organspendeskandal wird es nicht geben. Manipulationen bei der Organvergabe wie in Göttingen seien inzwischen unmöglich, sagte Bahr. In Göttingen ist der Prozess gegen den früheren Leiter der Göttinger Transplantationsmedizin gestartet. Ihm wird vorgeworfen, Patientendaten manipuliert zu haben. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag in 11 und Körperverletzung mit Todesfolge in drei Fällen. Verteidiger Steffen Stern nannte die Vorwürfe gegen seinen Mandanten skandalös. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft einzelne Fälle vorgestellt, in denen der Arzt Daten so manipuliert haben soll, dass seine Patienten auf der Warteliste für eine Leber ganz nach oben rückten, zum Schaden anderer. Darunter auch Alkoholiker, die vorgeschriebene Abstinenzzeit nicht eingehalten haben. Für die Verteidigung ist diese Vorschrift unmenschlich. Der Angeklagte habe richtig gehandelt. Sein einziges Ziel sei es gewesen, Menschenleben zu retten. Julia Willkomm, Göttingen. Deutschlands größter Autovermieter Sixt will mit allen juristischen Mitteln gegen den neuen Rundfunkbeitrag vorgehen. In diesem Jahr rechnet das Unternehmen nach eigenen Angaben mit Kosten von bis zu 3 Millionen Euro. Konzernchef Erich Sixt nennt die Reform der Rundfunkgebühren missraten und will notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht klagen. Die Abgabe pro Auto sei gestiegen, außerdem müsse jetzt für hunderte Vermietstationen gezahlt werden, obwohl es dort keine Radios oder Fernseher gäbe. Der Sixt-Konzernchef kritisiert außerdem eine systematische Ungerechtigkeit. Schließlich zahlten die Nutzer seiner Mietwagen schon Privatrundfunkbeiträge. Und soweit die Meldungen mit Michael Bohm. Dankeschön, und dann schauen wir mal, wie das Wetter wird hier im Wetterservice bei Radio Neandertal. In der Nacht, da bleibt es meistens trocken im Kreis Mettmann, aber es kann sich Nebel bilden und es wird kühl. 10 bis 12 Grad kriegen wir in der Nacht. Morgen lockert es dann auf, die Sonne kommt mal durch und es bleibt auch die meiste Zeit über weiterhin trocken. Viel wärmer als heute wird es aber nicht, 23 Grad maximal. Und ab Mittwoch dann kommt wieder mal so ein bisschen sommerliche Temperatur ins Haus, nämlich 25 Grad und vielleicht auch ein bisschen darüber. Radio Neandertal ist hier mit dem schnellsten Verkehrsservice und mit einer Meldung von der A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Breitscheid und Duisburg-Wedau. 3 Kilometer stockender Verkehr. Ansonsten gute Fahrt. Radio Neandertal am Nachmittag. In Wülfrath macht der Rewe dicht und kein einziger Mitarbeiter verliert seinen Job, weil der Chef getrickst hat. Wie genau, hören Sie in etwa 10 Minuten hier bei Radio Neandertal mit Gabor Leitner. First they ignore you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. lost, we're exploring. What you think is worth it, I'm adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and start me staring at the sun. Mr. Robbie Williams gibt sich die Ehre im Best Mix hier bei Radio Neandertal und das regt mich ein bisschen auf. Die Kollegen Frank Angermund und Robin Lammershop machen in einer Tour blau. Jetzt sagen sie, Moment mal, die habe ich doch gestern oder heute Morgen erst doch gehört in der Frühsendung. Ja, Hamse, es geht ja auch um unsere Blaumach-Aktion hier bei Radio Neandertal. Einer der beiden, Frank oder Robin, übernimmt für einen Tag ihren Job. Und der andere, der macht mit ihnen blau und unternimmt was Schönes mit ihnen. Und Frank zum Beispiel, der war letztens Klettercoach im Waldkletterpark in Felbert-Langenberg. So, dann in der Reihenfolge, in der ihr klettern wollt, kommt ihr jetzt einfach hier hoch zu mir. So, das erste Kind hast du eingegurtet, Frank. Läuft's gut? Ja, man merkt, dass ich das nicht jeden Tag mache und das zum ersten Mal mache, aber es wird mit der Zeit kommen. So, festhalten, einklinken, hochschrauben. Immer routinierter, wie er das macht. Dritte Kind und es flutscht schon. Das dritte Kind und es flutscht schon. Nicht, dass der Frank uns hier sitzen lässt und im Kletterpark einen neuen Job kriegt. Aber auch Sie können noch mitmachen bei der Radio Neandertal Blaumach-Aktion. Einfach das Formular ausfüllen und das gibt's auf radioneandertal.de. Kulthits und das Beste von heute. Neu bei uns. Placebo. Too many friends. Radio Neandertal, der beste Mix. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away. On the Champs-Élysées, as I was walking home. This is my last communique. Down the super high. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never. Come back to me someday. Beste von heute. Von heute. Radio Neandertal. Der beste. Der beste Mix. Absoluter Kulthit von Eurythmics von 91, Sweet Dreams im besten Mix hier bei Radio Neandertal. In Wülfrath kommt Ende September ein großes Einkaufszentrum, der Angermarkt. Genau wie das Kökaré in Mettmann soll das die Stadt shoppingtechnisch so ein bisschen nach vorne bringen. Denn da ist alles drin, was man braucht, unter anderem ein Edeka. Eigentlich eine tolle Sache, aber dafür muss der Rewe in Wülfrath dicht gemacht werden, denn die Stadt, die ist ein bisschen zu klein für zwei so Supermärkte direkt nebeneinander. Aber Bernd Wackett, der Chef vom Rewe, der hat es geschafft, allen seinen Mitarbeitern einen neuen Job zu besorgen. Ich mache das seit 40 Jahren und bei mir hat noch nie ein Angestellter einen Platz verloren. Ich habe auch sehr viele Angestellte, die schon über 20 Jahre bei mir sind. Und natürlich war es mir wichtig, dass alle, die jetzt gehen müssen, weil wir den Betrieb halt eben schließen, weiterhin beschäftigt sind. Ja, ein Chef, dem seine Angestellten nicht egal sind, das ist klasse. Und um das zu schaffen, hat er sogar einen Deal mit dem Konkurrenten Edeka gemacht. Alle Angestellten werden von Edeka übernommen und das lückenlos und zu gleichen Bedingungen. Aber trotzdem, da wird der Abschied natürlich schwer fallen von so einem tollen Chef. Deshalb wird bestimmt auch das ein oder andere Tränchen verdrückt, sagt Julia Pasternak. Sie hat 4 Jahre im Wülfrather Rewe gearbeitet. Ja, als wir das dann alle gehört haben, spreche ich, glaube ich, im Namen von allen Mitarbeitern, da fiel uns ein riesiger Stein vom Herzen. Und man kann gar nicht Danke sagen an den Herrn Wackett, dass er das möglich gemacht hat. Ja. Da ist jemand richtig gerührt. Der Rewe in der Wülfrather City macht im September zu, aber die ganze Belegschaft hat schon eine Woche später einen neuen Job. Gehört haben Sie es hier bei Radio Neandertal mit Gabor Leitner. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. I'll take a deep Sie hören Radio Neandertal am Montagnachmittag. Und immer noch hat ein bewaffneter Stalker bei einer Geiselnahme im Ingolstädter Rathaus mehrere Menschen in seiner Gewalt. Der vorbestrafte 24-Jährige soll einer Rathausmitarbeiterin seit längerem nachgestellt haben. Am Mittag kam eine der Geiseln schon frei, Ingolstadts dritter Bürgermeister. Der Geiselnehmer stellte bislang keine konkreten Forderungen. Laut Polizei hat er schon seit einiger Zeit psychische Probleme. Infos und Meldungen aus dem Kreis Mettmann und der Region hat gleich auch Daniel Patano in den Radio Neandertal Nachrichten um 1:30. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh. Und das Beste von heute. Jetzt noch mehr vom besten Mix. Radio Neandertal. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast.

Radio Neandertal, Nachrichten. Reis Mettmann, Deutschland und die Welt. Mit Daniel Patano. Guten Tag. Das Wetter, viele Wolken und einzelne Schauer. Ein bewaffneter Stalker hält noch immer die Polizei in Ingolstadt in Atem. Der Mann hat bei einer Geiselnahme im Rathaus zwei Männer und eine Frau festgehalten. Der vorbestrafte 24-Jährige soll der Rathausmitarbeiterin seit längerem nachgestellt haben. Am Mittag kam eine der Geiseln, Ingolstadts dritter Bürgermeister, nach Verhandlungen frei. Der Geiselnehmer stellt bislang keine konkreten Forderungen. Laut Polizei hat er schon einige Zeit psychische Probleme. Kanzleramtsminister Ronald Pofalla hat vor dem Kontrollgremium des Bundestages weitere Aufklärung über die Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA zugesagt. Nach einer weiteren Sitzung des Gremiums kündigte er außerdem die Bereitstellung wichtiger Dokumente und Schreiben zur Einsicht der Abgeordneten an. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann zeigte sich unzufrieden. Die Bundesregierung müsse mehr Druck auf die USA ausüben. Ein Unfall auf der A3 hat heute den ganzen Tag für lange Staus gesorgt. Ein LKW-Fahrer hatte in Höhe Ratingen-Breitscheid die Mittelleitplanke durchbrochen. Der Fahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Bergungsarbeiten haben bis in den Nachmittag hinein gedauert. Nach Angaben der Autobahnpolizei war der 20-jährige LKW-Fahrer aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr über alle Spuren, prallte gegen die Mittelleitplanke und kippte um. Der Sachschaden wird auf über 56.000 Euro geschätzt. Bevor der Sattelzug und aufgerichtet werden konnte, musste die Ladung 30 Tonnen Fishing-Containern umgeladen werden. An der Unfallstelle traten mehrere hundert Liter Diesel aus. Die Feuerwehr pumpte den restlichen Kraftstoff ab. Anna Tefert, Radio Neandertal. Die Polizei hat am Wochenende Motorradfahrer bei uns im Kreis Mettmann kontrolliert. In 20 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet. Unter anderem waren 5 Motorradfahrer zu schnell, einer fuhr ohne Führerschein. Bei 14 Maschinen wurden technische Mängel festgestellt, heißt es von der Polizei. Teilweise trugen die Radfahrer auch unzulässige Schutzhelme. Fortuna Düsseldorf muss nach der Heimniederlage gegen 1860 München heute Abend beim Spiel gegen Union Berlin punkten, um nicht den Anschluss zu verlieren. Der Tabellenachte rechnet beim ambitionierten Tabellennachbarn aus Berlin mit einem kampfbetonten Spiel. Fortuna-Coach Mike Büskens will trotz Pokalaus und Heimniederlage nicht von einer Krise sprechen. Im Gegenteil, die Mannschaft habe bislang nicht enttäuscht. Wir konnten das nicht in Ergebnisse umsetzen, definitiv nicht. Aber ich glaube, dass wir in allen 3 Spielen auf einem vernünftigen Niveau gespielt haben. Und dass es für uns darum geht, jetzt uns für diesen Aufwand zu belohnen. Und unser Vertrauen in diese Mannschaft ist groß. Anstoß ist heute Abend um 20.15 Uhr in Berlin. Und soweit die Nachrichten für den Kreis Mettmann mit Daniel Patano. Und schon sind wir beim Radio Neandertal Wetterservice. In der Nacht bleibt es meistens trocken, dafür gibt es Nebel und es kühlt sich ab auf 10 bis 12 Grad. Morgen lockert es dann endlich mal wieder richtig auf, die Sonne kommt raus und es bleibt auch trocken. Richtig warm wird es aber trotzdem nicht, nur 23 Grad ab Mittwoch. Da wird es wärmer, da kriegen wir 25 Grad, das ist schon mal richtig sommerlich. Radio Neandertal ist hier mit dem schnellsten Verkehrsservice. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Kreuz Neuss-West und Büttgen. Baustelle, 2 Kilometer Stau und weiter zwischen Kreuz Meerbusch und Krefeld-Oppum auch nochmal 2 Kilometer stockend. Blitze haben sie uns zurzeit nicht gemeldet, also wo's geht, gute Fahrt. Radio Neandertal am Nachmittag. 2,5 Stunden noch, dann muss die Fortuna ran gegen Union Berlin. Für die Fortuna ist jetzt natürlich wichtig, dass mal wieder gepunktet wird. Sprechen wir in ungefähr 10 Minuten drüber hier bei Radio Neandertal mit Gabor Leitner. Hershey, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Magnetic, magnetic. Got one life to spend. you're electric. Devil eyes telling me, come and get it. I'll have you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Oh, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Girl, tonight you're the prey, I'm the hunter. Take you here, take you there, take you under. Imagine me whispering in your ear that I wanna take off all your clothes and put something on ya. Ascha war das im Best Mix hier bei Radio Neandertal. Und wo wir schon mal beim besten Mix sind, wir haben mal wieder in unserem Musikarchiv gekramt. Wir haben ja unsere Radio Neandertal Vielfaltswochen gerade und da haben wir wieder was gefunden. Love Fool von den Cardigans. Wenn ich den Song höre, habe ich ja immer Leonardo DiCaprio vor mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, aber Love Fools war ja der Soundtrack zum Film Romeo und Julia, wo Leonardo natürlich Romeo gespielt hat. Ist klar, das war noch vor Titanic, aber damals ging das schon so los, dass alle Mädels den immer total süß fanden. Seitdem hat er natürlich noch richtig Karriere gemacht als Hollywoodstar und ist auch ein echt guter Schauspieler geworden, wie ich finde. Aber hier bei dem Song, da sehe ich halt immer den ganz jungen Romeo Leonardo. Love Fools von den Cardigans in den Vielfaltswochen bei Radio Neandertal. Kultig und das Beste von heute. Radio Neandertal. Der beste Mix. Jetzt mit noch mehr Abwechslung. haben uns lang ignoriert und kaum noch akzeptiert. In dieser Zeit, die für uns beide schwierig war, warst du Gewalt und dich so voller Hass. Wir kamen jahrelang überhaupt nicht klar. Ich wollte nie so sein wie du und wie du denkst. Heute merke ich immer wieder, wie ähnlich ich dir bin. Zum Glück war es damals nicht zu spät. Wir haben uns verziehen, der Wind hat sich gelegt. Das ist alles so lang vorbei. Doch die Bilder dieser Zeit, sie sind alle noch hier. Ein ganzes Jahr ist eine halbe Ewigkeit. Und es ist Ewigkeiten her, da draußen vor der Tür. Ich habe kapiert, dass ich dich nie, niemals verliere. Doch obwohl du mir bleibst, fehlst du mir sehr. Die Toten Hosen bringen Sie in den Feierabend hier bei Radio Neandertal. Und ich wette, die Hosen, die drücken gleich auch ganz doll die Daumen. 2,5 Stunden noch, dann muss die Fortuna ran. Das Montagsspiel der zweiten Bundesliga. Fortuna Düsseldorf muss bei Union Berlin antreten. Berlin ist ein Verein, der sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert hat. Rudi Mielke aus der Radio Neandertal-Redaktion. Ja, in diesem Jahr schielt der Verein sogar ein bisschen Richtung erste Liga. Und nach einer Heimniederlage zu Beginn der Saison haben die Berliner zuletzt in Dresden gewonnen und sind jetzt fast schon wieder auf Kurs. Die Düsseldorfer, die haben ja zuletzt zweimal gepatzt. Erst das Aus im DFB-Pokal und dann die Niederlage zu Hause gegen 1860 München. Vor allem Fortuna-Verteidiger Tobias Levels hat da den Fehler zum entscheidenden 1:2 gemacht und dafür von manchen Zuschauern auch böse Pfiffe geerntet. Ja, aber später dann nach dem Spiel haben sich Tobias Levels und die Zuschauer vorbildlich verhalten, sagt Fortuna-Coach Mike Büskens. Da muss ich sagen, dass unsere Fans fantastisch reagiert haben nach dem Schlusspfiff. Als sich Tobi auch dem ganzen Thema noch mal gestellt hat im Stadion. Er hätte ja auch genauso in der Kabine verschwinden können. Er hat sich gestellt, er war sich bewusst, dass er diesen Fehler gemacht hat. Er hat Charakter bewiesen und die Leute, die haben gesehen, dass er sich dieser Situation stellt. Denn statt Pfiffen gab es dann auch wieder Applaus für den Fortuna-Spieler. Also kein Psychoknacks bei Fortuna, aber ein wichtiges Spiel für Düsseldorf. Der Verein muss punkten, um nicht den Anschluss zu verlieren. Anstoß im Berliner Stadion ist um 20.15 Uhr und die Kollegen von Sport 1 übertragen live. Hier gibt's jetzt Pink, True Love. Ich bin Gabor Leitner, wünsche einen schönen Montag. Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. Without you, whoa, oh, oh. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you so much. I think it must be true. Just one. just be true. Just to cover it up now. Seine Freunde nennen ihn The Boss. Bruce Springsteen im Best Mix hier bei Radio Neandertal. Und gleich nach 6 macht hier Stefan Kaiser weiter. Und der hat natürlich auch den besten Mix mit dem Gepäck, mit Crow. Und der Kulthit aller Kulthits kommt von Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ich bin Gabor Leitner. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Tschüss, schönen Abend noch. Im Urlaub gewesen? Ein Wahnsinn, wie machst du das? Ich habe ganz viele Angebote verglichen. Und dann? Habe ich natürlich bei Altours gebucht, Süße. Du weißt doch, Vergleich macht reich und Altours macht glücklich. Wer vergleicht, bucht bei Altours. Im Reisebüro oder unter altours.de. Altours, alles aber günstig. Hier ist Lisa und das sind meine Nominierten für den Deutschen Radiopreis. Nominiert für die beste Comedy. Mein Bankberater für Mein Konto, der falsche Aktienfonds und ich. Beste Morgensendung, meine Kinder für 180 Dezibel, das Geschrei ums Badezimmer. Beste Moderation, meine Mutter für Der Generationenkonflikt, endlos Monologe am Telefon. Und die beste Ausrede, mein Mann mit Die Schicksalsreportage, ich und meine Aufräumallergie. Also, viel Glück. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Am 5. September können Sie den Deutschen Radiopreis per Radio oder TV verfolgen. Mehr Infos auf deutscherradiopreis.de. I love sail. I love sail. zusätzlich 50% auf alle bereits reduzierten Artikel. Bis einschließlich Samstag in allen C&A-Filialen. Wir lieben Sale. Jetzt bei C&A. Kulthits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt. Hast du etwas getan, was sonst keiner tut? Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein zu kurzes Kleid getragen, ohne vorher deinen Nachbarn um Erlaubnis zu fragen? Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung bestraft. Bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Noch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden, das haben die immer schon gemacht. Du hast doch sicherlich eine Bank überfallen. Wie könntest du sonst deine Miete? Wenn man Märchen erzählt, und wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich. Es wird ihnen jede Einsicht. Und wieder mal zeigt sich, sie sind kleinlich und vermeintlich, wenn sie peinlich. Hast du gehört und sag mal, wusstest du schon? Nämlich, du verdienst dein Geld mit Prostitution. Du sollst ja meistens vor dem Busbahnhof stehen. Der Kollege eines Schwagers hat dich neulich gesehen. Leute reden und lächle einfach mit. Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild. Und die besteht nun mal, wer wisse das nicht, aus Angst, Hass, Tippen und dem Wetterbericht. Lass die Leute reden, denn wie das immer ist, solange die Leute reden, machen sie nichts Schlimmeres. Und ein wenig Heuchelei kannst du dir durchaus leisten. Bleib höflich und sag nichts. Das ärgert sie am meisten. Es ist 18 Uhr. Radio Neandertal, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Der Tag in NRW. Mit Michael Bohm, guten Abend. Aus aktuellem Anlass gucken wir zuerst mal nach Ingolstadt. Dort ist gerade eben ganz unspektakulär die Geiselnahme im Rathaus zu Ende gegangen. Nach Angaben der Polizei sind die beiden letzten Geiseln unverletzt freigekommen. Der Täter sei verletzt, aber am Leben. Erst waren mehrere laute Knallgeräusche zu hören. Ob es sich um Schüsse oder eventuell Blendgranaten handelte, war unklar. Möglicherweise gab es einen Zugriff eines Spezialeinsatzkommandos. Die Polizei macht dazu keine Angaben. Im Kreis Soest gibt es eine rätselhafte Welle von grippeähnlichen Erkrankungen mit 2 Todesopfern. In den vergangenen Tagen waren im Maria-Hilfs-Krankenhaus in Warstein einige grippale Erkrankungen festgestellt worden. Sie treten zum Teil mit schweren Lungenentzündungen auf. Die NRW-Reporter. Das Krankenhaus hat insgesamt 62 Patienten mit entsprechenden Symptomen aufgenommen. 2 Patienten befinden sich noch in einem kritischen Zustand. Die Umstände seien sehr ungewöhnlich, heißt es von der Pflegedienstleitung. Zum einen sei diese Erkrankung zu dieser Jahreszeit sehr untypisch. Zum anderen sei die Bandbreite des Alters sehr weit. Die Patienten sind zwischen 27 und 91 Jahren alt. Derzeit gäbe es aber keine Hinweise auf die Ursache der Erkrankung. Denise Rüscher, Warstein. Türkische Migranten sollen endlich ein einfaches Erb- und Familienrecht bekommen. NRW-Justizminister Kutschaty fordert die Bundesregierung auf, dafür ein neues Rechtsabkommen mit der Türkei auszuhandeln. Laut Kutschaty gibt es noch immer hohe bürokratische Hürden. Betroffen seien Millionen Bürger mit türkischen Wurzeln und ihre Ehepartner. Als Beispiel nennt Kutschaty das Scheidungsrecht. Anerkennungsverfahren dauern demnach in der Türkei bis zu 5 Jahre. Das meiste muss, obwohl es hier von einem deutschen Gericht beschlossen wird, nur von einem türkischen Gericht bestätigt werden. Und das bei Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland wohnen, das deutsche Recht für sich einfach auch akzeptiert haben. Und da ist eine ganze Menge Bürokratie, die man, glaube ich, den Menschen nehmen kann. Die NRW-Landesregierung schlägt als Lösung ein Wahlrecht vor. Hier lebende Türken sollen sich aussuchen können, ob sie beispielsweise Erbangelegenheiten nach deutschem oder türkischem Recht regeln lassen wollen. Auf dem Rhein in Köln sind in der Nacht zwei Tankfrachter auf Grund gelaufen und haben damit für eine Vollsperrung gesorgt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Mittlerweile haben die Schiffe aber wieder freie Fahrt. Die beiden Tankfrachter waren nach Angaben der Wasserschutzpolizei für den niedrigen Rheinpegel zu schwer beladen und hatten somit zu viel Tiefgang. Sie liefen beide in Höhe Köln-Deutz auf und mussten mit Hilfe von zwei Containerfrachtern wieder in tieferes Gewässer gezogen werden. Bei der Bergung wurde aber so viel Schlamm und Gestein aufgewirbelt, dass noch bis in den späten Abend Bagger damit beschäftigt sein werden, die Fahrrinne im Rhein wieder freizuräumen. Die Tanker hatten Erdöl- und Dieselkraftstoff geladen. Bei dem Unfall ist aber kein Treibstoff in den Rhein gelangt. Die Kosten des Einsatzes bewegen sich laut Wasser- und Schifffahrtsamt im fünfstelligen Bereich und müssen wohl von den Reedereien der beiden havarierten Tankschiffe getragen werden. Sven Wenzel, Köln. Börse aktuell. Leichte Verluste an der Börse in Frankfurt. Der DAX steht mit einem Minus von 0,3% bei 8.370 Punkten. Der TecDAX hat 1.028 Punkte. 1 Euro kostet aktuell 1,33 Dollar. Und das war der Tag in Nordrhein-Westfalen mit Michael Bohm. Das Wetter. Einzelne Schauer ziehen durch. Am Abend wird es trockener und in der Nacht klart es dann auf bei Werten um 12 Grad. Morgen wird es auch trockener. Die Sonne kämpft sich durch. Und am Mittwoch sieht es richtig sonnig aus. Maximal 25 Grad. NRW Verkehr. Vorsicht bitte auf der 1. Münster-Dortmund zwischen Hamberg-Kamm und Kamener Kreuz. Da ist nach einem Unfall der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die A45 Gießen-Hagen zwischen Heiger-Burbach und Siegen-Süd. Da liegt eine Leiter auf der Straße. Die Staus ab 2 Kilometer in Länge. 1 Münster-Dortmund zwischen Ascheberg und Hamberg-Kamm 6 Kilometer. A3 Köln-Oberhausen zwischen Kreuz-Kaiserberg und Oberhausen-Lierich 2 Kilometer. A40 Duisburg-Essen zwischen Duisburg-Häfen und Kreuz-Duisburg 2 Kilometer. A42 Dortmund-Kamm-Blindfort zwischen Duisburg-Bickerwerth und Mörs-Nord 2 Kilometer nach einem Unfall und die A59 Duisburg-Dienstlaken zwischen Duisburg-Buchholz und Duisburg-Wannhammer-Ort 3 Kilometer Stau. Radio Neandertal am Abend. Mit Stefan Kaiser. Boah, ist mir langweilig. Michael, dir auch? Nee, ganz und gar nicht. Wieso? Sonst hätte ich vorgeschlagen, wir gehen mal eben schnell Bagger klauen. Kommst du mit? Bagger klauen. Meine Kinder würden sich freuen, ja? Ja, aber du kneifst mal wieder, wie immer, ne? Aber es wird uns nicht trauen, andere kriegen das hin. Drei Jugendliche aus Mönchengladbach sitzen dann jetzt auch auf einer Rechnung von 400.000 Euro. Wie das überhaupt passieren konnte, wie es dem armen Bagger geht und vor allem, wer jetzt für einen Schaden aufkommt, erzähle ich Ihnen gleich an diesem Montagabend. Schönen Start in den Feierabend. Gleich Prince mit einem Kult-Hit und Justin Timberlake gibt's vorher noch im besten Mix. 5:05. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause we're going in my head, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand, in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the past, are we trying to pull you through? You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space, and now you're home.

one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be? Could you be? The most beautiful girl in the world. So beautiful, beautiful. Most beautiful girl in the world. Zum Montag Feierabend. Ja, was den lieben Kleinen so alles einfällt, wenn ihnen langweilig ist. Drei von der Sorte aus Mönchengladbach sind gestern Nachmittag auf eine Baustelle geklettert. Sind damit mit den Baufahrzeugen durch die Gegend gedonnert. Am Ende der Aktion, die ein bisschen schief gegangen ist, lag ein 22-Tonnen-Bagger im Fluss und mindestens 400.000 unglaubliche Euro Schaden sind zusammengekommen. Das Wichtigste, es ist keinem was passiert. NRW-Reporter Julian Heyer. Zwei der drei hat man ja schon gefasst. Genau, ein 14-Jähriger hatte sich bereits gestern Nachmittag mehr oder weniger unfreiwillig selbst angezeigt. Er hatte es seinem Vater gebeichtet, der wollte ihn dann wohl verprügeln und deshalb hat der Junge bei der Polizei angerufen. In seinen dreckigen Klamotten und mit dem Baggerschlüssel in der Hosentasche war dann schnell klar, der Junge war auf der Baustelle. Ein 13-jähriges Mädchen wurde dann heute Morgen ebenfalls geschnappt, der dritte im Bunde fehlt aber noch. Mindestens 400.000 Euro Schaden ist ja schon eine ganz schöne Hausnummer, Julian. Jetzt kennen wir all dieses Schild an den Baustellen. Eltern haften für ihre Kinder. Du hast mal mit ein paar Anwälten gesprochen. Müssen die Eltern jetzt den Schaden bezahlen? Das muss erst noch geklärt werden. Kurz vorweg, dieses Eltern haften für ihre Kinder-Schild ist eher eine Abschreckung, als dass es wirklich juristisch etwas aussagt. Zuerst muss nämlich geklärt werden, ob der Baustellenbetreiber die Zäune ausreichend gesichert hat. Wenn nicht, ist er nämlich selber schuld. Kann man das aber ausschließen, dann muss geklärt werden, wie das Kind so tickt. Heißt, ob ihm bewusst war, was für ein Schaden ist da anrichtet. Es muss also diese sogenannte persönliche Reife festgestellt werden. Aha, das heißt, ein Kind, das eh häufiger missbaut, wird eher für schuldig erklärt als ein braver Musterschüler, so wie ich zum Beispiel einer war? Klingt hart, ist im Grunde aber wirklich so. Klar, das ist immer eine Einzelfallentscheidung, aber wenn das Kind wirklich häufiger etwas in der Richtung anstellt, dann haben die Eltern auch eine strengere Aufsichtspflicht. Und die wäre damit verletzt und die Eltern müssten mit dem Kind zusammen für den Schaden aufkommen. Aber man kann in dem Alter, 13, 14 Jahre, natürlich keine Rundumbeobachtung der Kinder verlangen. Das muss in unserem Fall also noch eindeutig geklärt werden. Erzählte uns NRW-Reporter Julian Heuer. So heißt er richtig. Danke, Julian. Schönen Abend. Kult-Hits und das Beste von heute. Radio Neandertal, der beste Mix. Das war mit Abstand die schlimmste Woche, die ich in meinem Leben je hatte. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll. Ich hab keinen Plan, was ich mache. Irgendwie ist alles scheiße, ich war noch nie so weit am Boden. Denn ich weiß, mein ganzes Geld ist weg und meine Frau hat nicht betrogen. Whatever. Wir beide packen das, ich hab dich, du hast mich. Und hat irgendjemand von uns beiden sich mal verpisst? War das sicher wegen Geld oder irgendeiner Chick? Ich bin nicht frei, frei und steh wieder auf, ich bin allein und schrei. Es geht wieder raus, spring in die Knife, fly und geh wieder raus und Zeitlupe in den Club. Es hat ewig gebraucht, doch es ist Samstagnacht. Ich werd langsam wach und bezahl die erste Runde mit nem Handschlag. Pass, was geht ab? Crow, guck mal, das ist meine Welt. Meine Hobbys sind Schubsen oder Beine stellen oder wir feiern durch die Nacht, bis die Sonne wieder scheint. Yeah. Bye, bye, ich fühle mich so frei, frei. Ich bin nicht mehr allein. Mir ist scheißegal, was morgen kommt. Ich heb mein Glas und schreie bye, bye. Ich fühle mich so frei, frei. Ich bin nicht mehr allein. Mir ist scheißegal, was morgen kommt. Ich heb mein Glas und schreie. Lokalradio. Der Beste. I get a notion from Gleich um halb. Lokalnachrichten, Wetter und der aktuellste Verkehrsservice bei Radio Neandertal. Melden Sie uns jetzt noch schnell Blitzer und aktuelle Verkehrsbehinderungen. Unsere kostenlose Blitzer-Hotline 0800 Radarblitz. Sad for you, but I'm sad for you. of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. The madness, just to let you shoot me down again. But I'm still breathing. I feel it in my veins, skin, bones, and I'm losing you, me. You're confusing every reason I have left to live. Don't bury me. Don't lay me down. Don't say it's over, 'cause that would send me under. Es ist 18.30 Uhr. Radio Neandertal, Nachrichten. Reis Mettmann, Deutschland und die Welt. Mit Daniel Patano. Guten Abend. Das Wetter, ein bewölkter Abend. Die Geiselnahme im Rathaus von Ingolstadt ist beendet. Nach Angaben der Polizei sind beide Geiseln unverletzt frei. Der Täter sei verletzt, aber am Leben. Zunächst waren mehrere laute Knallgeräusche zu hören. Ob es sich um Schüsse oder eventuell Blendgranaten handelt, ist noch unklar. Der bewaffnete Stalker hatte zwei Männer und eine Frau stundenlang als Geiseln festgehalten. Der vorbestrafte 24-Jährige hat laut Polizei schon längere Zeit massive psychische Probleme. Die Lage in Ägypten spitzt sich dramatisch zu. Der Machtkampf zwischen den Anhängern der vom Militär entmachteten Muslimbruderschaft und dem Sicherheitsapparat hat binnen weniger Stunden weitere 60 Opfer gefordert. Dutzende Islamisten starben in Polizeigewahrsam. Militante Extremisten erschossen wenige Stunden später 25 Polizisten. Die Europäer wollen dem Blutvergießen nicht tatenlos zusehen. Am Mittwoch treffen sich die EU-Außenminister zu Gesprächen. Ein Unfall auf der A3 hat heute den ganzen Tag für lange Staus gesorgt. Ein LKW hatte in Höhe Ratingen-Breitscheid die Mittelleitplanke durchbrochen. Der Fahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Bergungsarbeiten haben bis in den Nachmittag hinein gedauert. Nach Angaben der Autobahnpolizei war der 20-jährige LKW-Fahrer aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr über alle Spuren, prallte gegen die Mittelleitplanke und kippte um. Der Sachschaden wird auf über 56.000 Euro geschätzt. Bevor der Sattelzug geborgen und aufgerichtet werden konnte, musste die Ladung 30 Tonnen Fisch in Containern umgeladen werden. An der Unfallstelle traten mehrere hundert Liter Diesel aus. Die Feuerwehr pumpte den restlichen Kraftstoff ab. Anna Tefert, Radio Neandertal. Gute Nachrichten für die Belegschaft des Wülfrather Rewe-Marktes. Obwohl der Supermarkt am 21. September schließen muss, werden alle Angestellten ihre Shops behalten. Möglich macht das ein Deal, den der Geschäftsführer mit dem Chef des Edeka im Marktes im neuen Angermarkt gemacht hat. Die Mitarbeiter werden von dem neuen Supermarkt übernommen. Der Angermarkt in der Wülfrather Innenstadt öffnet Ende September. Der benachbarte Rewe-Markt muss aufgrund des Konkurrenzdrucks geschlossen werden. Fortuna Düsseldorf muss nach der Heimniederlage gegen 1860 München heute Abend beim Spiel gegen Union Berlin punkten, um nicht den Abschluss zu verlieren. Der Tabellenachte rechnet beim ambitionierten Tabellennachbarn aus Berlin mit einem kampfbetonten Spiel. Anstoß ist heute Abend um 20.15 Uhr in Berlin. Und das waren die Nachrichten für den Kreis Mettmann mit Daniel Patano. Hier ist das Wetter am Abend und in der Nacht gibt es noch einige Wolken. Es bleibt aber meist trocken. Morgen kommt dann öfter die Sonne raus bei 23 Grad. Mittwoch und Donnerstag geht es mit viel Sonnenschein weiter. Radio Neandertal mit dem aktuellsten und schnellsten Verkehrsservice für alle Pendler. Vorsicht bitte auf der A1 Dortmund Richtung Köln. Zwischen Kreuz Leverkusen und Kreuz Leverkusen West gibt es eine ungesicherte Unfallstelle. Zwei Fahrstreifen sind blockiert. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Neuss-Hafen und Neuss und Büttgen. Baustelle 3 Kilometer stockender Verkehr. Und geblitzt wird auf der A46 von Wuppertal Richtung Düsseldorf in Höhe Rastplatz Sternenberg. Allen unterwegs eine gute Fahrt. Beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Lucky mit Daft Punk. Ja, die zwei Franzosen. Der Song ist übrigens momentan der am meisten gestreamte auf Spotify. Sehr schön. Schönen guten Abend. Die Vielfaltwochen bei uns bringen Ihnen mehr Abwechslung im besten Mix. Ich finde, man braucht schon so sein Gewohntes, das, was man immer hat, aber Abwechslung macht das Leben irgendwie ein bisschen spannender. Vielfaltswochen mit mehr Abwechslung.

groß und selten gut. Ich frag mich oft, ob wir's nur lassen, weil jeder das irgendwann tut. Ich würde dir so gern was versprechen. Die neue von Jupiter Jones. Rennen und stolpern im besten Mix. 6:45 am Montag. Ja, gerade montags fühlt man sich immer so herrlich urlaubsreif. Viele Leute bei uns in Nordrhein-Westfalen haben noch Glück, sind jetzt noch im Urlaub. Andere sind schon wieder zurück und überwinden gerade noch den Trennungsschmerz von Strand und Palmen. Ja, und die Schulpflichtigen unter uns, die haben noch 2 Wochen Chill-Out. Dann geht's für sie auch zurück in den Bildungsbunker. Paar Wochen nach Schulbeginn startet dann auch schon wieder unsere Comedy-Camp-Tour. Zum zweiten Mal dabei ist Shootingstar Markus Krebs. Tickets für das Comedy Camp sind über unsere Homepage noch zu haben. Und Markus hat zum Thema Urlaub auch so einiges zu sagen. Das hier ist übrigens unsere Homepage. www.radioneandertal.de. Das Universum fragt. Markus Krebs antwortet. Heute Urlaub. Urlaub habe ich gehört, das Wort. Ich habe früher gedacht, dann wäre das, was im Urwald an den Bäumen hängt. Nein, ich wäre froh, etwas Urlaub haben zu dürfen können müssen. Aber meinen letzten Urlaub habe ich mein Auge operieren lassen. Und ich gucke, weil ich im nächsten Urlaub mache. Vielleicht Blinddarm oder... Ich fahre immer gerne nach Spanien. Ja, oder hier gerade auf Mallorca oder Ibiza und so weiter. Da fühle ich mich tatsächlich zu Hause. Da lande ich auch gern. Ich war jetzt vor kurzem auf Mallorca gewesen. 3 Tage, habe gearbeitet als Einziger. Alle anderen hatten Urlaub. Ich freue mich wirklich darauf. Ich weiß gar nicht, wie lange der Urlaub hier in NRW noch geht, weil ich bin ja selbstständig. Ich würde mich wirklich freuen, irgendwann mal Urlaub. Und wenn ihr, sag ich mal, ein Reisebüro habt mit irgendwelchen Angeboten, schickt mir das mal rüber. Das war Markus Krebs. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Nur bei uns und bei der Comedy Camp Tour 2013. Radio Neandertal. Jetzt. Ein Kulthit aus den 80ern. Lokalradio. Der beste Mix. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Leave them kids alone. das Beste von heute. Der beste Mix. I'm gonna marry the night. I won't give up on my life. I'm a warrior queen, live passionately tonight. I'm gonna marry the dark. Gonna make love to the stark. I'm a soldier to my own emptiness. I'm gonna lace up my boots, throw on some leather and cruise down the street that I love, and my fishnet gloves, I'm a sinner. Then I'll go down to the bar, but I won't cry anymore. I'll hold my whiskey up high, kiss the bartender twice, I'm a loser. Und das Beste von heute. Radio Neandertal, der beste Mix. Breathing, you know. tun, liebe Autofahrer. Eine wichtige Verkehrsmeldung auf der A2 Oberhausen-Dortmund kommt Ihnen zwischen dem Dreieck Bottrop und Gelsenkirchen-Buhr ein Falschfahrer entgegen. Bitte aufgepasst dort, A2 Oberhausen-Dortmund. Bitte Vorsicht auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen dem Dreieck Bottrop und Gelsenkirchen-Buhr. Gleich nach 7 im besten Mix Emily the Forest und die Red Hot Chili Peppers. Stefan Kaiser, mein Name, schönen guten Abend. Ab sofort hat Deutschland Vorfahrt mit null Anzahlung, null Zinsen und null versteckten Kosten bei allen Seat-Modellen. Zum Beispiel beim Seat Ibiza ab nur 99 Euro im Monat. Die Autofinanzierung für Deutschland. Eine gemeinsame Aktion von Seat und Bild.de. Steigen Sie noch heute ein bei Ihrem Seat-Partner. Jetzt neu Vio Medium. Das weiche Mineralwasser mit ein wenig Kohlensäure. Vio. Immer frisch im Kopf. Jetzt probieren. Hallo, hier ist die kleine Coke Light aus dem neuen McDonald's 1+1. Mich gibt es mit einem Snack zusammen für nur 2 Euro. Zum Beispiel mit mir, dem Cheeseburger. Oder mit mir, der Apfeltasche. Das McDonald's 1+1. Ein Snack plus kleiner Softdrink für nur 2 Euro. Und jetzt für kurze Zeit der Steakhouse Beef und der Steakhouse Chicken mit der legendären McDonald's Steakhouse Soße. Unverbindliche Preisempfehlung. Stark spart Spark. Chevrolet Spark, der trendige City-Partner mit 6 Airbags, 5 Türen und Platz für 5. Jetzt für 89 Euro im Monat. Ohne Anzahlung und ohne Zinsen. Ein Angebot der Chevrolet Deutschland GmbH. Mehr unter chevrolet.de. Der NRW-Messetipp. Erleben Sie Caravaning. Caravansalon Düsseldorf. Vom 31. August bis 8. September. Infos unter caravaning-info.de. Kulthits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt. Safe as Es ist 19 Uhr.